va se réjouir pendant la persécution. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. If you ever read different one, you can see the church. It's a ministry. Amen. We talked about the church. Amen. It said from, let's read from one. But a certain man named Ananias and Sapphira, his wife, sold the possession and kept back part of the price. His wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostle's feet. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Praise the Lord. That's why leaving church is risky. Amen. Because it's all about the Holy Ghost. Amen. Verse 4. Why it remained? Was it not your own? After it was so, was it not in your own power? Why hast thou conceived this thing? Conceived, was pregnant. Somebody was pregnant. The pregnancy of evil. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Why have thou conceived this thing in your heart? The heart not lied unto men, but unto God. And Ananias, hearing this words, fell down and gave up the ghost. And the great fear came on all them that heard these things. Verse 6. And the young man arose, wound him up, and carried him out, and buried him. 7. And it was about the space of 3 hours after, when his wife, not knowing what was done, came in. Praise the Lord. Better don't go to hell for anybody, because of anybody. Praise the Lord. Hallelujah. That's why salvation is possible. And see, husband and wife. The wife could have been saved, and the wife joined the husband. They both compromised. They both joined together. And Peter answered unto her, tell me whether you sold the land for so much. The land belongs to you. If you don't want to give it, nobody will force you. Then what's your problem? You get something here. And she said, yea, for so much. Then Peter said unto her, how is it that you have agreed together to tame the spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried your husband are at the door, and shall carry thee out. Whew. Praise the Lord. Then fell she down straight away at his feet, and yielded up the ghost. And the young man came in, and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. I hope you are getting something here. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Then, please, let it seems, yeah, this is your homework, please. Act 5 from verse 1, please. Lise bitte Apostelgeschichte 5 als Hausaufgabe zu Hause. Acte des Apôtres 5 est votre devoir. Yes, Schatz. Ich wollte noch was Kleines sagen. Ich finde das hier krass mit Petrus. I want to say something more. Because last time I was thinking about, with the Holy Spirit, about what's the difference of judging something, no? And the difference of showing grace. Mm-hmm. Because I can still remember when some things in this church happened, mm-hmm. some people were like, trying to say if you can still stay with us and show us grace, mm-hmm. then we will still be able to stay in the church. But if you cannot show us grace, then we have to leave. So mm-hmm. they were trying to say that we are the problem because we cannot show them grace. That's why they're now forced to go. Mm-hmm. And here the Holy Spirit showed me that, why didn't Peter say to the wife of Ananias, okay, the one who is without sin should throw the first stone. He mm-hmm. didn't say something like that. Yeah. He said, you're going to follow your husband to the grave. Yeah. No? But other people would say, he should have said that that no one is without sin, so just leave her. Mm-hmm. But he judged in that moment, and she was dead after that. Mm-hmm. So it also shows that how the Holy Spirit works, no? That by the woman that was caught in adultery, he didn't say that you're going to die, no, you are born now, but here he said, you're going to die, you're going to follow your husband. Mm-hmm. So it's the Holy Spirit that's always like, praise the Lord. Mm-hmm. The Holy Spirit is in charge of the living church. Mm-hmm. Amen. Once he comes to his house, he takes decision. Yeah. And sometimes decision can be very quiet because he watches everything. Mm-hmm. He fixes everything. And sometimes it's like, you know, his decision can be very hot. Yeah. It can even be hotter than law. Sometimes this is hotter than law. Yeah. Immediately they were dead. Mm-hmm. You can see that. That's why the Holy Ghost, that's why I said, fear him. Mm-hmm. Fear God. Only I will tell you who to fear. That is the Holy Ghost. Yeah. Because the God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. They are one. You cannot separate them. Mm-hmm. I will tell you who to fear. Fear God. That's what Jesus said. Mm-hmm. Fear the Holy Ghost. Mm-hmm. I don't know where we are coming from. Where we are going. I'm thinking if I should. The Lord will direct you, sir. Yeah. As usual. Diese Geschichte von Ananias und Sapphira zeigt uns auch, dass der Heilige Geist einfach unterschiedlich agieren kann, weil in dieser Geschichte sehen wir, dass der Heilige Geist sozusagen dieses oder dass Petrus dieses Urteil ausgesprochen hat und dass dieses Urteil sogar härter war als das Gesetz, mhm. weil der Heilige Geist je nachdem anders operieren kann und anders agieren kann. Weil hier diese Entscheidung, die getroffen wurde, hat dafür gesorgt, dass Sapphira direkt gestorben ist. Es war nicht so, dass man, wie Mercy gesagt hat, nochmal irgendwie sich beraten hat und gesagt hat, okay, der Erste, der irgendwie gesündigt hat, der werfe den ersten Stein, sondern sie ist direkt gestorben und wurde neben ihrem Mann begraben. Das zeigt einfach, dass, so wie das Wort Gottes sagt, dass du sollst nur, ich zeige dir, wenn du zu fürchten hast, fürchte den Herrn. Also diese Gottesfurcht, die dahinter steht, dass Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, das sind die du zu fürchten hast, weil diese Kraft, die dahinter steckt, ist enorm. Und das haben wir in dieser Situation auch gesehen. Ja. On peut voir que si le Saint-Esprit est vraiment la personne qui s'occupe de l'assemblée, qui s'occupe de l'église, c'est qu'il est la personne qui prend aussi les décisions. Dans l'exemple d'Ananias et Sapphira, par exemple, on peut voir que le Saint-Esprit a tué les deux personnes, mais dans d'autres passages dans la Bible, on peut voir que il a montré plus de grâce à certains moments. Donc c'est la raison pour laquelle quand on est dans une église vivante, c'est toujours le Saint-Esprit qui est en contrôle de tout. Et ce n'est pas l'homme qui prend les décisions, mais c'est le Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. Amen. Ah, qui l'a déjà dit, c'est exact. Verset 11. And great fear came upon the church and upon as many as they, as heard these things. Two people died in the church. Amen. Zwei Menschen sind in der Gemeinde gestorben. Deux personnes ont perdu leur vie dans l'église. Praise the Lord. Verse 12. And by the hand of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch. Verse 13. Verset 13. And of the dust and of the rest does no man join himself to them, but the people magnify them. And believers were the more added to the Lord, multitude, both of men and of women, insomuch that they brought forth the sick into the street and laid them on the bed. And coaches that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks. And then, which were vast with unclean spirit, and they were healed, everyone. Amen. Mm-hmm. Verse 17. Then the high priest rose up and asked, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation. Praise the Lord. Hallelujah. Upon everything, there was still hatred. Mm. People hating them, fighting them. There's nothing you can do that they will not fight you. Amen. Amen. Amen. You know, people, you know, you just believe that I want to go and empty the hospital. The people that, they are dead, the people, you know, those people that are alive, that believe that family are dead, they will even fight you for even raising them up. Mm. They will fight you. They are gone. They let them be gone forever. Mm. You get it? Praise the Lord. Halleluja. Wir sehen, dass die Apostel trotz allem, trotzdem Eifersucht und Verfolgung erlitten haben, trotz der ganzen Dinge, die sie getan haben, trotz der ganzen Menschen, die sie geheilt haben, wie wir es in den Versen davor gelesen haben. Und genauso ist es auch heutzutage so, dass wenn man beispielsweise Menschen heilen würde, in Krankenhäusern gehen würde und die Menschen heilen würde, würden die Angehörigen sich beschweren bei dir und würden nicht mal Dankbarkeit zeigen, weil du diese Heilung vollbracht hast, weil du diese Wunder vollbracht hast, weil diese Menschen einfach immer gegen Christus sein werden, egal wie gut es eigentlich für sie ist, sie werden trotzdem das Schlechte sehen und trotzdem immer gegen Christus sein. On est conscient que le monde est toujours opposé à Jésus-Christ. Donc si on part à l'hôpital par exemple et on guérit les malades, à travers la puissance de Jésus-Christ, le malade même, ou même les proches de les bien-aimés de son malade vont toujours chercher quelque chose pour t'accuser, parce que le monde est toujours opposé à Jésus-Christ, donc, voilà. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You can see, you know, all the miracles. You know, people say, if a miracle is just flowing, people will go to church. Who are those? Those that are hungry of miracle. Mm. Be hungry of Christ Jesus. Amen. Those who don't know Jesus said, be hungry of me and not be hungry of miracles. Mm. Amen. Amen. They don't know the cities where Jesus did more miracles. He said, their city, they did not even believe on him. Mm. Amen. Mm. Look at what is happening here. Then in verse 18. Verse 18. Or 17. Let's start from 17. Deceptive. Then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation. Verse 18. And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison. But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said, go stand and speak in the temple to the people all the words of this life. 21. And when they heard that, they entered into the temple early in the morning and talked. But the high priest came and they that were with him and called the council together and all the senate of the children of Israel and sent to the prison to have them brought. Verse 22. But when the officers came and found them not in the prison, they returned and told, saying, the prison truly found we shut with all safety, and the keeper standing without before the doors. But when we had opened, we found no man within. Praise the Lord. Amen. Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would grow. Praise the Lord. Amen. Please, because of time, just read it at home yourself. Amen. Amen. And you can see at the end, look at what happened. Now let's go to verse von Vers 39. Ich springe zu Vers 39. He said, but if it 39. Be of, because there's a man that now came to their rescue, amen, that said, because they wanted to punish them severely or even to kill them, but somebody came and said, don't fight with God. If you fight with God, it will be so wrong. Then verse 39, please read it at home. But if it be of God, you cannot overthrow it, lest haply you be found even to fight against God. You see there? Mm-hmm. Amen? Verse 40, and to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Not in the name of God, but in the name of Jesus. Mm. You see that? Mm. Amen? Mm. Then verse 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. They rejoiced that they suffer shame for the name of Jesus. Mm. And daily in the temple and in every house, they caused not to teach and preach Jesus Christ. The seasonal, sorry. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please let it be. Please read it at home. Amen. Mm-hmm. The Lord will help you to understand more. Will give you more revelation. Mm-hmm. In all and other Peters and, you know, in all, Peter and others rejoice that they suffer for Christ Jesus. Trotz dieser ganzen Dinge, die sie erleiden mussten, haben sie sich daran erfreut, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu erleiden, um Christus Namen willen. Malgré la persécution et malgré la peine qu'ils ont subi, Pierre et les autres se sont quand même réjouis d'avoir subi tout cela pour Jésus-Christ. Amen. You know, you today, whatever you know, people they are doing to you, they remove your name from the family book. They no longer invite you to anything. They are not, you know, they call you name. They don't want to hear. You know, they don't want to have anything to do with you. They are angry with you. But you know, you are to rejoice for suffering for Christ Jesus. Amen. Und auch du solltest in der Lage sein, dich zu erfreuen, wenn die Familie, deine fleischliche Familie beispielsweise, dich nicht mehr anruft oder wenn deine fleischliche Familie dich sozusagen ausradiert hat aus ihren Feierlichkeiten, aus ihren Geburtstagen, die sie feiern oder irgendwelche Feierlichkeiten, die sie halt feiern und dich sozusagen ausschließen. Du solltest dich erfreuen, weil sie dich wegen Jesus Christus ausschließen, wegen Jesus Christus nicht mehr einladen. Und genauso wie sich die Apostel erfreut haben, weil es um Christus Namen willen war, solltest du dich auch erfreuen, weil es wegen Christus ist, dass diese Menschen dich nicht mehr erachten. Et on doit prendre les apôtres comme exemple. Tout comme eux, ils étaient fiers d'avoir subi cette persécution pour la gloire de Jésus-Christ. Nous aussi, on doit être fiers de ce fait. Et voilà. Praise the Lord. Hallelujah. In Acts 6:1, verse 1, you can see it as the church. He said, and those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose murmuring in the Grecian against the Hebrew, because their widows were neglected in daily ministration. No, no, there's always. Actes apôtres 6, verset 1. Yes, okay. Just said verse. There's always, you know, anytime there's always problem, people are always against the church. Mm-hmm. It's always there. Amen. In den Apostelgeschichte 6, Vers 1 lesen wir, dass es halt die Zahl der Jünger wuchs und dass es gleichzeitig immer wieder Leute gegeben hat, die sich beschwert haben in der Gemeinde. Und in diesem Beispiel ist es zum Beispiel, dass sich Leute beschwert haben, dass die Witwen nicht genug Hilfe bekommen und dass es immer irgendwelche Beschwerden gab innerhalb der Gemeinde. On peut voir que le nombre des disciples augmentait et il y avait aussi mais malheureusement aussi les problèmes s'augmentaient parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient l'impression que ne prenez pas soin de certaines personnes, de certains groupes. Et mais c'est ça le problème. Quand le nombre de disciples ou de believers augmente, il y a toujours plus de problèmes qui arrivent. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we just read the persecution that Peter and others faced. How they were persecuted. We are not different today. Mm. You can see, even yesterday, you experienced it. No. Amen. They know how bad they. They know, you understand me. But no. They were not, none of them were here. Mm. But that you know, we don't even, we are not looking for them. We are looking for people that are hungry of Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. They were not here, but Jesus was here. Amen. And Jesus is still here today. Amen. Und die Verfolgung, die die Jünger erlitten haben, ist auch die Verfolgung, die wir heutzutage gewissermaßen erleiden. Und wir haben es auch zum Beispiel am gestrigen Tag gesehen, dass keiner von den fleischlichen Familienmitgliedern unserer Geschwister gestern da waren. Und sie wissen doch die Geburtstage der Geschwister und waren dennoch nicht da. Aber das sollte uns nicht beunruhigen, weil die Hauptsache ist, dass Christus da war. Amen. Et encore une fois, la persécution que les apôtres ont vécu est comparable à celle qu'on a ici aujourd'hui. Par exemple, comme on a fêté l'anniversaire de nos sœurs, l'anniversaire du Christ, hier, leurs familles charnelles connaissent leur date de naissance et tout, mais quand même, ils n'étaient pas là. Mais tout ça, ce n'est pas important parce que ce qui compte pour nous est que Jésus-Christ était présent et on cherche les gens qui ont faim du Christ et pas les gens qui cherchent seulement la chair. Matthew 28, verse 18 to the end. Look at it. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. He said he is with you, Amen. And never alone. Amen. Vers 20 sagt, dass er bei dir ist, du bist nie allein. Mm. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est... Il est avec nous et on n'est jamais seul. You think you don't preach jusqu'à to them. La fin du monde, amen. You preach to them always. Du denkst vielleicht, dass du nicht zu ihnen predigen würdest, also zu deinen fleischlichen Angehörigen, aber du predigst tagtäglich zu ihnen. All those flesh family, you preach to them always. Du predigst ständig zu ihnen. Peut-être tu as l'impression que tu prêches pas à ta famille charnelle, mais tu le fais chaque jour. Your greatest message to them is your choosing Christ Jesus Amen. And rejecting their words. Denn die größte Botschaft an ihnen ist die Tatsache, dass du dich für Christus entschieden hast und dass du ihre Stimme nicht mehr gehorchst. Parce que le plus grand message que tu peux leur donner est ta décision pour Jésus-Christ et que tu n'es plus attentif à leur voix, Amen. À la voix de la chair. Rejecting them is rejecting Satan. Denn sie zu verweigern bedeutet den Satan zu verweigern. Parce que quand tu les rejettes, tu rejettes aussi le diable. Amen. Anytime they remember you, they know that you are preaching to them. Because you are no longer one with them. Amen. He's speaking to them. Jedes Mal, wenn sie sich an dich erinnern, ist das eine Botschaft, die du sozusagen an sie sendest, weil sie wissen, dass du dich von ihnen abgekapselt hast, weil du dich für Christus entschieden hast. Parce qu'à chaque fois qu'ils pensent à toi, c'est à ce moment-là tu prêches automatiquement à eux parce que ces moments vont toujours les rappeler à ta décision que tu as choisi Jésus-Christ et pas les liens charnels. The Lord has so many grace for us. Der Herr hat so viel Gnade für uns. L'Éternel a tant de grâce pour nous. His grace is sufficient for us. Und seine Gnade genügt uns. Et sa grâce est suffisante. And one of which is Hebrew 13 verse 15. Maybe I'm sure we will close there. Amen. Amen. Hebrew 13 verse 15. Und das lesen wir auch in Hebräer 13 Vers 15. Hébreux 13 verset 15. Praise the Lord. Hallelujah. So Paul said, my grace is sufficient for you. That I am with you forever is enough for you. Amen. So Paulus hat ja gesagt, meine Gnade genügt. Die Tatsache, dass ich bei dir bin, das genügt dir. Parce que l'Éternel a dit à Paul que sa grâce est suffisante. Parce que si je suis avec toi, tu n'as besoin de rien d'autre. Praise the Lord. Amen. Verse 5 of Hebrews 13. Hebrews 13, verse 5. Okay. Okay. Hebrews 13, verse 5. Okay. He said, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he has said, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Amen. That alone, if you can remember that he said, I will not leave you. Even if I am there with you, anywhere I'm there with you, Amen. You will have peace of mind. Amen. Wenn du dich daran erinnern kannst, dass Jesus zu dir sagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen, dann wirst du dich immer freuen können. Si tu es conscient que Jésus-Christ t'a dit que il va jamais te t'abandonner, il va jamais te quitter, ça doit être ça doit suffire afin que tu puisses te réjouir à chaque moment, à chaque circonstance. The natural family, they are not forever. Die natürliche Familie wird nicht ewig. Egal, parce que la famille charnelle, la famille naturelle, ne va pas rester pour toujours. Elle ne sera pas là pour toujours. But Christ said, Christ is saying to you, I'm with you forever. Amen. Aber Christus sagt dir, ich bin für immer bei dir. Mais Jésus-Christ dit qu'il est toujours avec toi, pour toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Allow Christ to trust you. Lass zu, dass Christus dir vertrauen kann. Permet que le Christ soit capable de te faire confiance. Amen. Amen. If any of your brothers and sisters are not choosing Christ. Wenn einer deiner Geschwister sich nicht für Christus entscheiden kann. Si un de tes frères et sœurs n'est pas capable de choisir Jésus-Christ. Say it out. Dann sprich es aus. Dis-le. Don't hide any evil. Verberge nichts Bösartiges, verberge keine böse Saat. Donc on doit l'exposer directement, on ne doit pas cacher des mauvaises choses, des choses qui ne sont pas du Christ. Don't hide any little sin. Verberge keine kleine Sünde. Ne cache pas des petits péchés. Don't keep quiet. Und bleib nicht still. Ne sois pas calme, non, ne sois pas... Ça, c'est, Ne cache rien. You are not doing them any good. Denn du tust deinen Geschwistern damit keinen Gefallen. Parce que tu leur rends pas service quand tu te tais. Amen. Amen. Don't be quiet. Bleib nicht still. Ne sois pas... Ne te tais pas. Ne te tais pas. Amen. Allow Christ to trust you that you are there for one another. Lass zu, dass Christus dir vertrauen kann, dass ihr füreinander da seid. Ouais. Permet que le Christ soit capable de vous faire confiance quand on est là pour l'un et l'autre. By not hiding any evil. Indem du nichts Bösartiges verbirgst. Ouais. Parce qu'on ne cache pas des mauvaises choses. By not behind somebody that is choosing to ignore Christ. Und nicht hinter einer Person zu stehen, die sich dafür entschieden hat, Christus zu ignorieren. Mm. Und du bleibst dabei still. Ouais. Et de pas couvrir une personne qui a choisi de le monde et pas Jésus-Christ. You know, sometimes we join them. Sometimes we are, you know, sometimes we are just quiet. Mm. You know, they are not doing the right thing, but we are quiet. Mm. You are part of it. Mm. If you refuse to speak it out. Denn manchmal schließen wir uns ihnen an, manchmal allerdings sagen wir nichts, weil wir denken, dass unser Stillsein dann uns sozusagen Enthaltsamkeit bedeutet. Aber dein Stillsein bedeutet, dass du in Mittäterschaft gerätst. Und das macht dich genauso schuldig wie die andere Person, die gerade in Sünde ist. On doit savoir que juste parce qu'on dit rien, juste parce qu'on les joint. Juste parce qu'on les joint pas, ça veut pas dire qu'on n'est pas coupable aussi. Parce que, ou alors juste parce qu'on ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'on se rend aussi pas coupable. Parce que dès qu'on cache le mal, on ne l'expose pas, on est automatiquement aussi coupable. Praise the Lord. Alléluia. If you say something that is not Christ, among brothers and sisters, please speak out. Amen. Don't hide anything. Don't hide. Mm. Don't compromise. Mm. If you are not doing them any good. You don't love them, you hate them. Amen. Yeah, it's not love. God kind of love. God kind of love never tolerate evil. Mm. We always speak out so that we help them. They might not like those people that you know that speaking out against somebody or something. Somebody might not like it. But it's not what they like. It's what Christ wants for you. Amen. Or wants for them. Mm. You say it out. Correct them. If they refuse to repent, then bring it out to the church. Mm. Praise the Lord. Amen. Don't be part of evil, please. Amen. Amen. Allow the Lord to trust you. That if not, he cannot even trust you. If you cannot be there for your brothers and sisters. And correct them when they are going wrong. Mm. And you are joining them. You are part of them. How can he even trust you? Wenn du bei deinen Geschwistern merkst, dass sich einer nicht in Christus verhält oder eine Entscheidung trifft, die nicht in Christus ist, dann sei nicht still, bleib nicht still, sondern sprich es aus. Schau nicht einfach zu, sondern sprich es aus, wenn es dir auffällt. Denn du tust deinen Geschwistern keinen Gefallen damit, wenn du still bleibst oder wenn du es nur für dich behältst, sondern du musst es aussprechen, selbst wenn die Person es für sich behalten möchte oder wenn die Person nicht möchte, dass es ausgesprochen wird. Aber es geht nicht darum, ob die Person sich wohlfühlt oder ob sie unangenehm ist, sondern es geht darum, dass es Christus nicht gefällt und dass die Person sich mit dieser Entscheidung gegen Christus entscheidet und das rauskommen muss. Und entscheide dich nicht dafür, Kompromisse einzugehen und das Böse zu tolerieren, sondern sprich dieses Böse direkt aus, sodass die Wurzel direkt herausgezogen werden kann. Okay. Ouais. On ne doit jamais tolérer le mal. Donc, si on voit que un de nos frères ou nos sœurs n'est plus sur le droit chemin, on doit directement corriger cette personne et aussi exposer le mal. On ne parle pas d'exposer la personne, mais exposer le mal. Donc, même si la personne veut garder le fait pour soi-même, on doit toujours le dire afin qu'on puisse... aider la personne. Parce qu'on ne rend jamais service à la personne si on la aide à garder certains secrets ou des trucs cachés. Parce que c'est là où le diable est vraiment capable de travailler. Donc on doit s'aider l'un et l'autre. Aussi aider l'Éternel à nous faire confiance en protégeant nos frères et sœurs et à toujours exposer le mal. Wenn du nicht in der Lage bist, das auszusprechen, dann kannst du auch nicht erwarten, dass der Herr dir vertrauen kann. Weil wenn du nicht mal in der Lage bist, das Böse, was vor deiner Nase ist, laut auszusprechen und das zu rejecten, wie soll der Herr dann in der Lage sein, dir vertrauen zu können? Deswegen lass zu, dass der Herr dir vertrauen kann, indem du auch diese bösartigen Sachen, die du siehst, aussprichst. Ja. Amen. Praise the Lord. I already said it. Yeah. Okay, good. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, we have to be very careful because I know that in this ministry, you know what? We are close to one another than each other. There are some of you are more close to one or two people than myself being close to them. And the Lord, you should know that the Lord that you are close to them is coming from Christ also. Mm. He wants you to be there so that if there is any evil, you can be there to help. Mm. Not to make the evil, not to make things worse. Not to destroy them. Not to sit and just wait. And just say it's not your business. Salvation is personal. And later, because in this ministry, we know that there were people that were here before. And some of us, we are close to them. Close to them, we go to their house, we do things with them. In everything that we are doing, somebody will not tell me I did not know what was happening there. But we always want to say we did not know anything. How will you not know if you are really one? You're supposed to know. But we have the excuse to say we don't know. But the Lord knows your heart, it's your business. So please, the position you are, wherever you are, be there to correct. Don't allow that evil to continue, because that evil, it might be little now, but before you know it, it's getting bigger. And it's going to still kill and destroy people. Mm. Und es kann sein, dass einige Geschwister vielleicht mit anderen Geschwistern ein engeres Verhältnis haben und dementsprechend halt auch mehr über diese Person, über diese Geschwister wissen oder mehr sozusagen über diese Geschwister wissen als ich. Und ihr solltet diesen Kontakt dann halt auch ausnutzen, nicht um die Sachen dann zu verstecken oder für euch zu behalten, wenn ihr merkt, dass diese Personen gerade Entscheidungen treffen, die nicht Christus sind, sondern ihr solltet das ausnutzen, um die Menschen halt auch immer an Christus zu erinnern und sie auch zu belehren und ermahnen in Christus, wenn sie eine falsche Entscheidung oder eine falsche Entscheidung getroffen haben, weil wir das auch aus der Vergangenheit gelernt haben, dass es Menschen hier gab, mit denen einige Geschwister ein engeres Verhältnis hatten. Und du kannst, wenn diese Menschen sich dann fürs Fleisch entscheiden, kannst du nicht sagen, ja, davon habe ich nichts gewusst. Weil wenn ihr eins seid in Christus und wenn ihr so eng seid in Christus, dann weißt du davon. Und dieses Böse, was der Heilige Geist dir dann auch offenbaren wird, dass dies böse, bösartig ist und fleischig ist, musst du aussprechen und nicht für dich behalten. Je sais que certains d'entre vous ont... Enfin, il y a des relations entre nous qui sont un peu plus développées que d'autres relations. Et ce n'est pas mauvais. C'est aussi voulu par l'Éternel, par le Saint-Esprit. Mais on doit utiliser ces relations pour s'aider l'un et l'autre. Par exemple, il y avait certaines personnes qui étaient ici, où il y avait certains frères et sœurs qui les visitaient aussi à la maison, qui étaient souvent ensemble. Mais à la fin, quand ils ont pris la décision de plus suivre Jésus-Christ, mais de prendre un autre chemin, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, parce qu'on doit être un en Jésus-Christ. Donc, si tu es souvent chez quelqu'un, tu dois connaître les mouvements de cette personne. Et si tu vois que les mouvements de cette personne ne sont plus les mouvements que Jésus-Christ veut voir dans nos vies, tu dois corriger ces personnes avant qu'il ne soit trop tard. Praise the Lord. Alléluia. Be one another's keeper, please. You are not there for fun. You are there in their midst for a purpose. And the Lord wants you to watch over one another. If there is something going wrong that you see that it's not Christ, correct. If you see that there is no, you watch and see that there is no repentance, then you say it to the church. Because little things are to be dealt with very early. Before you know it, it's getting bigger and bigger and bigger. And then somebody say pretending that I did not know. You know, you can pretend before me. You look at somebody thought he was dealing with the pastor, Peter or the disciples, not knowing that he was dealing with the Holy Spirit. So please don't hide behind any evil. No matter how close that person is to you, their salvation or his salvation should be more important to you than every other thing. It's not about the flesh any longer. It's about he's my brother in Christ. He's my sister in Christ. Forget about it's my mother's sister. We have the same blood, natural blood. Christ's blood is thicker than any natural blood. Say it out. Don't be part of any evil. I'm warning you, please. It's a warning. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So if there's any other thing, we close this so that any question or any...